Kundgabe 7829. Empfangen am 18.02.1961. Geisteswirken und Wirken der Geisterwelt. Ihr werdet eingeführt in die Wahrheit. Könnet ihr die Bedeutung dessen ermessen, dass ihr eine Garantie dafür habt, völlig in der Wahrheit zu stehen, weil ich selbst euch belehre? Und wenn man euch Einwände entgegensetzt, dass ihr nicht sicher seid, dass ich es bin, der zu euch spricht, so lasset euch nicht beirren, denn ihr könnet sonst alles verwerfen, auch das Buch der Bücher, das meinen klaren Hinweis enthält auf das Wirken meines Geistes. Die Menschen aber sind schon so weit von mir entfernt, dass sie von einem Wirken meines Geistes im Menschen nichts mehr wissen. Sie suchen zwar vereinzelt auch die Verbindung zum geistigen Reich, doch in vollster Unkenntnis stehend, dass sie sich dadurch in die Gefahr begeben, Mitteilungen entgegenzunehmen, die nicht der Wahrheit entsprechen, weil sie zu wenig wissen, um das Wirken der Geister, die noch nicht in das Lichtreich eingegangen sind. Sie stellen Verbindungen her mit geistigen Regionen, mit der Geistwelt, die zwar auch Kontakt sucht mit den Menschen, doch nur, um sich selbst zu entäußern, um ihr irriges, verwirrtes Denken auf Menschen übertragen zu können, wie sie es auf Erden getan haben. Denn solange sie nicht in der Lichtwelt weilen, sind sie nicht im rechten Denken. Sie sind noch verfinsterten Geistes und können den Menschen immer nur falsches Gedankengut vermitteln. Und die Menschen bewerten solche Mitteilungen aus der Geisterwelt zu hoch. Aber die rechte Bindung mit mir suchen sie nicht, die ihnen das Zuleiten der Wahrheit garantieren würde. Mein Geist wird euch in die Wahrheit leiten. Ich selbst will euch belehren, und wenngleich ich durch Lichtboten zu euch spreche, so ist es doch das Gleiche, denn von mir geht die Wahrheit aus und wird durch meine Lichtboten euch zugeführt, die niemals anders reden können und werden, als es mein Wille ist, weil sie das Geistesgut von mir annehmen, das sie an euch weitergeben. Ich selbst belehre euch durch den Geist. Begreifet es, ihr Menschen, dass Gott selbst zu euch spricht und tut solches nicht als unmöglich ab, denn ihr steht in unmittelbarer Verbindung mit mir, weil ihr meine Geschöpfe, meine Kinder seid und ewig zu mir gehöret. Und es wird der Vater stets zu seinen Kindern sprechen, wenn diese nur es wollen und die Bedingungen erfüllen, die ich daran geknüpft habe, dass das Kind die Stimme des Vaters vernimmt. Ihr müsstet glauben, dass ich zu euch rede, euch zubereiten als Aufnahmegefäß für meinen Geistesstrom und nach innen lauschen. Um glauben zu können, müsstet ihr in der Liebe leben, und dadurch bereitet ihr euch auch als Wohnung für mich zu. Ich kann euch nun gegenwärtig sein, und so ihr aufmerksam lauschet, werdet ihr mich hören. Und was ich euch sage, ist Wahrheit, denn die ewige Wahrheit selbst spricht zu euch. Sie lehret euch, und ihr werdet alles erfahren, was nötig ist, für eurer Seele Heil. Brauchet ihr aber dazu die Stimmen aus der Geisterwelt? Lasset euch ernstlich warnen, Mitteilungen als wahr anzunehmen, die nicht durch das Wirken meines Geistes euch zugegangen sind. Und haltet euch von jenen fern, die mit der Geisterwelt Verbindung zu haben vorgeben. Sie sind eine Gefahr für euch, denn sie verwirren eure Gedanken und halten euch von der reinen Wahrheit fern. Wohl können zuweilen Menschen, deren Seelen schon ausgereift sind, geistig in diese Welten Einblick nehmen und ihren Einfluss auf die Seele in der Finsternis ausüben. Aber niemals werden Menschen auf Erden etwas gewinnen, wenn sie Kontakt suchen mit jener Welt, wo kein Licht ist. Und darum sollen sie einen solchen Umgang mit der Geistwelt meiden. Denn auch dieser Umgang ist ein Mittel meines Gegners in der Endzeit, um die Gedanken der Menschen zu verwirren, sodass die Menschen auch nicht für das Wirken meines Geistes das Verständnis aufbringen können und ablehnend sind gegen die Wahrheit oder sie weniger beachten als jene Mitteilungen und an einer Gnadengabe höchsten Wertes vorübergehen. Die Wahrheit geht von mir aus, und ihr Menschen werdet sie empfangen, wenn ihr sie begehrt. Lasset ihr euch aber an Mitteilungen genügen, die nicht in mir ihren Ursprung haben, schenket ihr solchen Mitteilungen Beachtung, dann begehret ihr die Wahrheit nicht und werdet auch niemals in ihren Besitz gelangen. Wo aber mein Geist wirket, da ist die Wahrheit. Denn ich kann nur wirken, wo die Voraussetzungen vorhanden sind, dann aber halte ich jeden Irrtum fern, denn diese Macht steht mir wahrlich zu Gebote. Ich will, dass die Wahrheit zur Erde geleitet wird, und ich habe die Macht, meinen Willen auszuführen, denn ihr Menschen wandelt im Irrtum dahin und seid darum in größter Gefahr. Ihr Menschen könnet nur durch die Wahrheit selig werden und müsset sie ernsthaft von mir erbitten. Dann aber könnet ihr auch dessen gewiss sein, dass ihr sie empfanget, dass ich selbst euch lehre, wie ich es verheißen habe. Amen.